Abschnitt 22 aus Kunterbunter Gang des Abendlandes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lissy Schneider. Kunterbunter Gang des Abendlandes. Grotesken von Klabunt. Abschnitt 22. Die Grille. Eine Grille namens Helene zirpte vom 1. Juni bis 31. Juli 61 Tage ununterbrochen, bis ihr der Stoff ausging. Darauf setzte sie sich ihren Kapotthut auf, hängte sich ihre altmodische Markttasche um und begab sich eiligst in die nächstgelegene Klein- bzw. Mittelstadt. Sie trat in ein Posamenterie-Warengeschäft und sprach: »Ich möchte 7000 Meter Stoff.« Der gelbhaarige Kommiss errötete bis in die Haarspitzen und klappte sein Mundwerk wie eine Unke verwundert auf und zu. »Wie bitte?« Bereitwillig wiederholte die Grille: »Ich möchte 7000 Meter Stoff.« Der Kommiss schwänzelte: »7000 Meter Stoff. Zu Diensten, gnädige Frau, wir werden das Gewünschte durch einen Grossisten besorgen lassen. Darf ich fragen, welchen Stoff Sie benötigen?« »7000 Meter Stoff«, sagte die Grille und bekam vor Aufregung einen grünen Kopf. Der Kommiss knabberte erregt an seinen Fingernägeln. »Gnädige Frau«, flötete er, »darf ich fragen, von welchem Stoff?« »7000 Meter Stoff«, sagte die Grille. Der Kommiss wippte wie eine Spitzentänzerin auf seinen Zehen. »Gnädige Frau, von welcher Art darf der Stoff sein? Seide, Voile, Leinen, Samt, Barchon, Wolle, Crêpe de Chine?« »Stoff«, sagte die Grille. Schweiß stand ihr auf der Stirn. Sie fiel schwer ächzend in einen Lehnstuhl. Ihr Kleid knackte in allen Nähten. Veitstänzerisch schwankte der Kommiss. Sein Ruf klang hilfeheischend wie der Schrei des Nebelhornes in dunkler Nacht. »Was für ein Stoff, gnädige Frau!« »Stoff«, sagte die Grille, »einfach Stoff!« Der Kommiss bullerte: »Wozu benötigen Sie den Stoff, gnädige Frau?« Die Grille raunzte ärgerlich: »Wozu? Frage, zum Zirpen natürlich.« »Zum Zirpen?« Der Kommiss platzte wie ein aufgeblasener Frosch. Das gab Stoff für die Reporter. 7000 Zeilen. Die Grille ging leer aus. Ende von Abschnitt 22. Gelesen von Lissy Schneider.